ich liebes kleines Fräulein. Ich bin sonst nicht fanatisch, das ging ganz automatisch, liebes kleines Fräulein. Ich bin nicht aus Schwärmerei zusammengesetzt, doch ihr Blick hat mich sofort in Flammen gesetzt. Sie sind mir so sympathisch, so nachher sympathisch, liebes kleines Fräulein.